Fez. Stelle, Gedanken umkreisen mich, lauf endlos schleifen, bin in den Notausgang nicht. So hab ich manche Sternstunde allein verbracht, am Fenster gesessen, Nacht für Nacht, an das Geheult nach, wie das ist, hat's gebracht. Goldwaage gelegt und studiert. 10.000 Mal im Kopf durchgespielt. Vor Verzweiflung fast krepiert. So hab ich manche Sternstunde allein verbracht. Am Fenster gesessen, Nacht für Nacht. Ein bisschen geholfen, hab gedacht, das hat's gebracht. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn heute nicht der 21.05. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast sind heute Abend das Diva-Kollektiv aus Berlin. Hallo! Hallo! Hallo. Hey. Guten Abend. Ja, Mensch, das Lied habe ich ja 100 Jahre nicht gehört. Ja. Das ist nämlich von den Stadtmatratzen. The Stadtmatratzen, das war euer früherer Name vor 2 Jahren. Und genau. Ihr habt euch dann umbenannt. Wahrscheinlich. Ja, in der Konstellation haben wir das Lied auch nie gespielt. Richtig. Stimmt. Ja, weil er eine neue Bassistin hat. Gina kann es nicht. Ah. Ich habe es noch nie versucht. Ja, es macht ja nichts. Als Bassist als Bassistin, da brauchen wir eigentlich ja nur die E-Seite durchspielen. Oder? Ja, hat man auch. Nö, da braucht man gar nicht so wichtig. Da gibt es gar keinen Ablauf. Das kommt von ganz alleine. Oder so. Da braucht man jemanden, der hinter der Bühne steht und das für einen spielt. Man selber Playback und so, ne? Tina. Du meinst den Sid, ja? Oh. Sind weg? Ja, jetzt sind wir weg. Huch. Gruppenvideo momentan nicht verfügbar, steht bei mir. Aber ich höre euch noch. Ach ja, ja, hörst du euch auch. Das ist ja super. Ja, ist doch schön. Okay. Da kann man sich. Okay, ja, hören tue ich euch auch noch. Also, das ist die Hauptsache. Verbindung steht. Da kann ich jetzt meinen. Ach, jetzt sehe ich euch wieder. Ja. Juhu! Gerade gedacht, ich könnte jetzt hier wieder mich gehen lassen körperlich, aber okay. Jetzt gebe ich mir wieder Mühe. Wir sehen gerade nur so ein Knastbild von dir. Ja. Ja. Ach, das ist auch gut, ja. Ja, ihr spielt ja bald, ne? Auf dem Punks-Picknick in Neubrandenburg. Ja, unbedingt. Ja. Und auf dem Ruhrpott-Rodeo. Einen Tag später. Genau. Das wird großartig, dieses Wochenende. Ihr habt euch Schlimm und großartig gleichzeitig, glaube ich. Wie habt ihr euch das so lebertechnisch schon darauf vorbereitet? Weil es gibt ja schon eine Riesensauferei, ne? Ich glaube, wir haben uns jetzt am Freitag lebertechnisch darauf vorbereitet. Ja, wir haben da schon ganz gut trainiert gerade, akut. Ja. Akut. Ich habe auch schon frischen Rhabarberschnaps angesetzt, wie sich das gehört. Ja, es ist bestimmt gesund. Also Rhabarberschnaps. Das klingt. Das räumt auf jeden Fall auf. Ja, Punks Picknick in Neubrandenburg. Das, der Schimmel war mal bei mir in der Sendung, der hat mal was drüber erzählt. Der ist da ja auch irgendwie mit dabei, ne, am Organisieren. Kann das sein? Ja, der Schimmel. Ja. Ja, du kennst ja doch Caro, oder? Kennst du den nicht? Ja, cooler Typ, auf jeden Fall. Na, das siehst du. Ja, und der fährt Bus. Ja. Cooler Typ, der Bär. Und das ist so eine Alternativveranstaltung für den Leuten, die das Ruhrpott-Rodeo zu groß und zu mächtig ist, wahrscheinlich. Ach, ehrlich? Ich denke mal, also, ne? Weil es ist ja zum gleichen Zeitpunkt, am gleichen Wochenende. Aber am anderen Ort. Ja, das, ja. Sind ja irgendwie, das sind ja auch irgendwie, was weiß ich, viele Kilometer dazwischen. Ne? Ja, ja, viele, viele Kilometer. Also wir sitzen da ziemlich lange noch auf dem Arsch dann. Ja, ja. Also wer aus der Nähe, wer aus dem Osten kommt und will ein bisschen klimatechnisch irgendwie ein Vorbild sein, der geht doch bitte aufs Punks Picknick nach Neubrandenburg. Die anderen können alle, ja, in Ruhrpatrouille, genau, fahren. Ach Mensch, da spielen wir nämlich mit den Bullen zusammen. Ja, ja. Auf dem Punks Picknick. Wir sind heimlich ein bisschen verliebt in die Bullen. Ja. Wir freuen uns schon voll auf die. Ja. Das sind ja die aus Kiel, ne? Ich verwechsel die immer mit Scheiße, die Bullen und mit den anderen, ja, ja, die so ähnlich heißen. Das sind Und beim Ruhrpott-Rodeo, das spielt das Samstag 22 Uhr auf der kleinen Bühne, habe ich gerade eben gelesen. Ja, zur Primetime. Ja. Direkt vor Knochenfabrik. Das ist ja Wahnsinn. Spielen ja auch auf der kleinen Bühne, wahrscheinlich, ne? Die ja diesmal, ja, gar nicht so klein sein soll, sondern eigentlich schon halt nicht riesengroß. Eigentlich schon die große Bühne, die andere ist halt noch größer, so wie ich mitgekriegt habe. Ja, ja, also es soll diesmal irgendwie so voll verstärkt. Ich glaube, letztes Jahr war es ja nur eine Akustik-Stage oder so halbakustikmäßig. Und dieses Jahr ist halt volle Breitseite. Das ist doch direkt vor Turbo Negro auf der großen Bühne, ne? Also ist ja immer so abklatscht. In der Umbaupause. So eine kleine Bühne. Ja. Mhm. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist mit den Bühnen, weil als ich das letzte Mal da war, das war glaube ich 2011, da gab es diese zweite Bühne noch gar nicht. Also ich lasse mich da komplett überraschen, wie die aussieht. Ja, die haben das komplett umgebaut, also da so, wie ich das so gesehen habe auf dem Plan. Wo bist du denn? Ich finde es aber ganz gut. Was findest du? Ja, klar. Also, wird schon gut werden. Der Alex wird es schon gut hinkriegen. Hat er jetzt schon ein bisschen Erfahrung. Aber wenn ich im Alex seiner Situation wäre, ich würde wahrscheinlich alle hassen, die da kommen. Warum? Ich weiß nicht, also mir wäre das einfach viel zu viel Verantwortung und viel zu viel Risiko und viel zu viel Arbeit. Weil der hat da wahrscheinlich, der ist da wahrscheinlich dran gewöhnt, oder? Ja, wahrscheinlich. Und er verdient ja seinen Lebensunterhalt damit, also so schlecht ist es, glaube ich, nicht, dass so viele Leute kommen. Lebensunterhalt verdienen, ja? Was macht ihr eigentlich, um euer Lebensunterhalt zu verdienen? Friseuse. Friseuse, wer ist Friseuse? Klempner. Türenschließer im Knast. Zahnklempner, ne? Hallo. Gas, Wasser, Scheiße. Ja. Ich bin Klempnerin. Oralklempnerin. Ja. Ja. Groß ist der Unterschied nicht. Ja. Ist alles nur ein bisschen graziler, sag ich mal. Ja. Die kleinen Toiletten im Mund. Ja. Oh, genau. Mundstuhl! Ja, stimmt. Oh Gott. Ja, Mundstuhl. Oh Gott. Der brauchst du ein bisschen länger. Ich glaube, wir brauchen einen Song. Ihr meint, wir sind ja schon so weit, wir brauchen jetzt ein Lied. Ja. Ich habe nämlich euch gesagt vor der Sendung, ja, dass man immer dann ein Lied spielt, wenn man nicht mehr weiterkommt oder wenn es zu heikel wird, zu brenzlig. Genau, also wir sind jetzt beim Mundstuhl, ich glaube. Ja, das ist ja eigentlich ein guter Anfang, ne? Also mich hat es schon sehr interessiert, als ich mitgekriegt habe, dass die Carolita Zahnärztin ist. Das ist ja eigentlich so ein Beruf, vor dem jeder Angst hat eigentlich. Echt? Deswegen mache ich ihn ja auch, weil ich wollte, dass die Gesellschaft Angst vor mir hat. Und das habe ich geschafft. Gab's mal alles richtig gemacht. Gab es mal Situationen, wo du irgendwie, wo du einen Ekel überwinden musstest? Nö, Ekel an sich nicht, nur mal. Oder ja, also es gibt halt, nö. Also wenn dann, das Einzige, was mich ekelt, ist manchmal wirklich krasser Mundgeruch. Also das ist das Einzige, wo ich manchmal Kotzreiz kriege. Aber das geht eigentlich. Da macht man sich ein bisschen Eukalyptol auf den Mundschutz und dann geht das. Ah ja. Ja, und sonst hast du irgendwie gedacht, oh Gott, was ist das für eine Ruine? Da bin ich total überfordert. Tatsächlich finde ich das überhaupt nicht schlimm. Also ich habe den Anreiz, dass ich aus sowas nicht so Schönem was Schönes mache und den Leuten zu helfen. Also ich sehe das, glaube ich, ganz anders als Leute, die selber so eine Ruine in der Fresse haben. Ja, und welche... oh Gott, Schneiden! Von wem aus der Band hast du noch nicht die Zähne repariert? Nee, ja, wir machen das nicht untereinander, so eine Dinge. Nee. Also tatsächlich, ich glaube, die gehen gar nicht zum Zahnarzt, die anderen. Kann es sein? Wann wart ihr denn das letzte Mal? Ich war letztes Jahr zum letzten Mal beim Zahnarzt. Stimmt. Letztes Jahr. Jetzt ist es wieder soweit. Ja, aber ich gehe nicht zu dir. Die sind da, glaube ich, auch noch zu jung für Zahnstein. Nee. Ja. Ja. Meinst du? Spielen wir mal ein Lied. Nämlich die Bullen. Ja, habe ich das jetzt richtig mitgekriegt? Die spielen auch auf dem Punks-Picknick, oder wie? Genau. Die Bullen, ja. Ja. Aber die spielen auch auf dem Ruhrpott-Rodeo, oder? Ich glaube, die spielen auch da auch, oder? Die spielen aber einen Tag vor uns auf dem Ruhrpott-Rodeo. Naja, aber nur so grundsätzlich. Ja, genau. Und auf dem Punks-Picknick spielen die direkt am selben Tag. Am selben Tag nach uns. Fahren die wahrscheinlich dann. Ja, und wir freuen uns voll. Ja, fahren die wahrscheinlich dann am Samstag euch entgegen auf der Autobahn. In die andere Richtung. Ja, die Bullen. Das waren die Bullen. Jetzt sehen wir dich auch wieder. Ja, jetzt bist du wieder da. Ja, ich habe gesehen. Jetzt musst du deine Sachen wieder anziehen. Ja. Ja, was gibt's denn sonst noch? Ich habe euch eine Hausaufgabe gegeben, eine Not-to-Do-Liste mit 5 Dingen, die ihr nie mehr wieder machen wollt oder nie machen werden wollt. Ja, also wir haben das mal für die Band zusammengefasst. Also was mit der Band wir machen wollen. Ja, um das geht's ja auch, ja. Ja, das geht's also auch. Wir werden nie wieder unser Equipment im Auto lassen. Niemals. Ja, nie wieder. Leute, macht das nicht. Das ist keine gute Idee. Egal, wenn man euer Auto klaut, ist auch das Equipment weg. Ja. Ich weiß gar nicht, Rüdi, hast du die Story eigentlich mitbekommen? Nee. Dass unser Auto geklaut wurde? Wann also beziehungsweise Nikas Auto. Wann vor 2 Jahren. Wo, in welcher Stadt war das? Berlin. In Berlin, in Friedrichshain. Da war das, Nika hatte so ein Caddy, sagt man Caddy oder Caddy, egal. Auf jeden Fall war der schon, wegen Caddy, deswegen sage ich, nach, egal. Den hatte ich noch, so, jedenfalls. Den hatte ich auch noch nicht, den hätte ich normalerweise nicht hier sein, ab. Also hier kann man Caddy sagen. Caddy ist okay. Ja. Bei euch in Stuttgart sagt ihr Caddy, okay. Ja, weil der Caddy hat einen Caddy. Na gut. Ja. Du kennst ja Caddy auch, oder? Ja, deswegen klar. Muss man mal Caddy sagen, ja, aber wenn man auch, Caddy liest. Der hat ja auch einen Caddy. Stimmt, der Caddy hat auch einen Caddy. Ja. Naja gut, also wir schweifen ab. Auf jeden Fall war dieser Caddy beladen für ein Konzert. Und wir haben den über Nacht halt schon so stehen lassen, aber auch mit einem Tuch abgedeckt alles, dass man nicht reingucken kann und so. Ja, und dann bekamen wir von Nika die SMS, das Auto ist weg. Wir dachten erstmal, es wäre ein Witz, aber es war leider kein Witz. Und seitdem ward es nie wieder gesehen. Das hat die Band in den finanziellen Ruinen getrieben. Und das hat uns ein Konzert gekostet, weil wir es nämlich genau an dem Tag festgestellt haben, als wir auf dem Weg zu einem Konzert uns machen wollten. Und dann einfach das Auto nicht da war. Tja, ja, war auch für den Veranstalter ziemlich blöd, aber. Ja, am nächsten Tag hat sich dann eine neue Band gegründet. Ja, vermutlich. Ja, die hatten sogar unseren Merch, ey, die Schweine. Ja, genau. Dann war der Stadtmatratzen-Merch eh weg und dann konnten wir uns auch umbenennen. Ja. So war das damals, ja. Und ihr habt es nie mehr wieder gesehen? Nee, never ever. Nee. Wahnsinn. Nicht mal bei eBay, nix. Ja. Nee, haben sogar bei eBay geguckt, ne? Ja. Ja. Ich gucke immer noch bei eBay. Weil ich so an meinem Schlagzeughocker hänge. Ja. Naja. Ja, und weiter, ja, und weiter geht's in eurer Not-to-Do-Liste? Nie werden wir nur eine MP3 rausbringen. Es wird immer auch eine Vinyl geben. Ja, wichtig. Du musst immer was in der Hand haben. Genau. Also, ihr werdet nie irgendwie bei Bandcamp irgendwas veröffentlichen, sondern immer irgendwie, ja, Vinyl, mindestens. Man braucht immer was zu fummeln. Genau. Ja, das bringt mich schon aufs nächste Thema. Ihr habt ja bei Start Next, habt ihr ja so ein Crowdfunding gemacht für eure neue Platte, für die Futter heißt die, ne? Und ja, genau. Da habt ihr 3.000 Euro gebraucht für die Platte. Oder? War das so angesetzt? Ja, auch nochmal mehr dann letztendlich, aber ja, haben wir damals gesammelt, ja. Und die kamen dann auch wirklich zusammen? Ja, voll geil. Herzlichen Dank nochmal an alle. Ja, wie lange hat es gedauert? Geil. Wie lange war die Frist? 90 Tage hatten wir angesetzt zum Geld sammeln. Und die Hälfte war allerdings echt schon nach den ersten 2 Wochen drin. Ja. Ja, und, ja. Und die Leute konnten ja dann auch irgendwas bekommen dafür, ne? Zum Beispiel so ein Konzert zu Hause und sowas. Ja, genau. Habt ihr das auch alles? Ja. Bitte? Habt ihr das auch dann ausgeführt? Ja, na klar. Nee, wir haben das Geld genommen und haben nach Barcelona gezogen. Wir sind gar nicht in Berlin. Nee, wie war das dann? Wo habt ihr dann privat gespielt? Bei wem im Wohnzimmer? Das war in Lauchhammer. Ja, aber es war kein Wohnzimmer. Also das war so eine Geburtstagsparty. Das war aber schon in einem Club auch. Mhm. Aber halt dann quasi angemietet haben. Das war eine private Veranstaltung. Es war eine Garage. Also eigentlich passt ein Wohnzimmer. Hast du uns noch? Ja, das Bild geht am Abend zu weg. Seid ihr alle noch da? Ja, das Bild geht am Abend zu weg. Okay. Ja, ich bin wieder da. Ihr müsst, glaube ich, da unten dann wieder dieses... Oh, jetzt geht's los. Ja, das ist halt das neue Skype, ne? Wird immer schlechter. Jetzt geht's wieder. Ja, also mir hört dich. Das ist die Hauptsache. Also hören tun wir euch auch, aber naja. Also wir hatten auf jeden Fall auch einen Dankesong verkauft. Also man konnte sich einen Song schreiben lassen. Mhm. Ja. Das hat auch einer gekauft und der ist auch auf die Platte gekommen dann. Jens. Whiskey in the Jens. Genau. Also der Name ist da Programm. Whiskey in the Jens. So ist auch das Lied entstanden, oder wie? Ja, genau. Das war eigentlich ein Dankesong, den wir irgendwann mal vom Balkon vor Jens spielen sollten. Und ja, und dann haben wir den irgendwie dann doch gleich auch ganz eingetütelt. Ja. Und weil wir wissen, dass er selber auch Gitarre spielt in der Band, Nitro Shot heißt, haben wir gedacht, ey, wir brauchen noch ein Solo, kann er dann selber spielen. Haben wir ins Studio eingeladen. So. Und jetzt das war auf der Platte. Schwupps. Ja, Whiskey in the Jens. Für 40 Euro. Ein Schnäppchen. Das können wir doch jetzt gleich mal spielen, ne? Na ja, los. Genau. Yeah. Was hat er denn bezahlt, dass er hier ein Gitarrensolo da einspielen darf? 40 Euro. 40 Euro? Aber ja. Er wusste ja vorher nichts von seinem Glück. Er hat ja ein Balkonkonzert gekauft. Also. Naja, aber dann hat er gleich das Ding eingespielt und das Ding ist auch auf die Platte gekommen. Ja. Also es lohnt sich beim Crowdfunding mitzumachen. Man weiß nie, was bei rumkommt. Ja, also ihr könnt es auf jeden Fall anderen Bands empfehlen. Ja, so definitiv. Ja, also ich finde es auch eigentlich eine ganz gute Sache, weil wenn da kein Geld rumkommt, dann kann man davon ausgehen, dass auch niemand Interesse hat an der Platte. Ja, genau. Das haben wir auch gedacht. Wenn wir das, selbst wenn es, also das ist einfach der Punkt, dass wir wissen, okay, Leute haben Bock auf noch eine Platte. Mhm. Ja. Ja, und wenn keiner bezahlen will, dann brauchen wir auch erst gar nichts machen. Dann macht man es für sich selber. Ja, da kann man dann. Zur Selbstbeweihräucherung. Ja, da kann man dann aber auch eine CD brennen und dann schön bemalen. Ja. Ja, eben, dann braucht man nicht für viel Geld ins Studio, wenn es keinen interessiert. Genau. Ja, was war denn eigentlich? Ihr wart letzte Woche beim Kamikaze-Radio, ne? Mhm. Wie war denn das? Live aus dem Proberaum. Live aus dem Proberaum. Ihr seid doch gerade auch, oder was ist denn das? Ein Hochbett über euch, ne? Schätze ich mal. Das ist gut. Ja. Das ist mein Hochbett. Das ist dein Hochbett. Nein, wir haben kein Hochbett im Proberaum. Also, ihr seid gerade live bei der Nika unterm Bett. Ja, genau. Ja. Außer ich bin zu Hause bei mir selber. Ja, das hört man auch an der Qualität. An der Tonqualität. Yeah. Ja. Wie, was meinst du, der Sound unter meinem Bett jetzt irgendwie? Wahrscheinlich die ganzen Staubmäuse. Oh. Ja. Ja, wir waren noch gar nicht fertig mit der To-Do-Liste, ne? Da bist du wieder. Hey. Ja, man muss ab und zu kommt da irgendeine Fehlermeldung rein und dann ist dann diese Kamera und das Symbol muss man dann wieder anklicken und dann ist man wieder da. Das ist wahrscheinlich bei der Carolita genauso. Die muss einfach wieder die Kamera anknipsen und dann ist er auch wieder da. Genau. Ja. Ja, wir waren noch nicht fertig mit der Not-to-Do-Liste. Stimmt. Wir haben zwei Punkte nie abgehakt. Wieder. Ja. Nie wieder Rhabarberschnaps. Beziehungsweise nie wieder trinken. Ach, Caro. Ob das was wird. Wer im Steinhaus sitzt, ne? Wer im Steinhaus sitzt, braucht nicht mit Gläsern werfen. Ja, wer bei der Nika unterm Bett sitzt. Der braucht kein Leergut. Ja, Rhabarberschnaps, erzählt mal kurz, wie geht das Rezept? Ich setze ja auch gerne Schnaps an. Betriebsgeheimnis. Also wie haben wir das gemacht? Mit ich kann es auch googeln. Korn und ein Drittel Korn, zwei Drittel Rhabarbersaft, viel Vanillezucker und dann? Und dann noch eine geheime Zutat. Also ihr nehmt also jetzt keinen frischen Rhabarber aus dem Garten, sondern ihr nehmt dann irgendwie so einen Rhabarbersaft. Nee, wir haben da auch nicht so viel Zeit alle. Also wir sind hier bei den Problem Stadt- ist, Garten. Wir haben leider keine Gärten mit Rhabarber. Ja, es gibt aber auch gibt bei euch ja auch einen Supermarkt, wo man das Zeug gerade im Moment kaufen kann für eine kleine Mark. Ach naja, aber das sieht immer so eklig aus. Egal, ihr macht es auf jeden Fall, ihr nehmt Rhabarbersaft und Korn und dann noch eine geheime Zutat und dann Vanillezucker. Ah ja, und dann wird's gesoffen. Ja. Eiskalt, aber nur. Mhm. Alles andere ist unerträglich. Ja, dann wären wir schon bei Nummer 3 und jetzt kommt die Nummer 4. Oder? Ich glaube, wir haben auch nur maximal 4. So. Es heißt immer, sag niemals nie, ne? Also ich finde, das passt ja auch ganz gut zur Fragestellung. Ja. Wer weiß, wer weiß. Jetzt schon gleich alles abzuhaken? Ja. Genau, Nummer 4. Also, keine Contests spielen. Ja. So. Ach so für die Sparkasse. Ja, genau, Game-Contest, Emergenza oder so ein Scheiß. Ja. Da würden wir niemals mitmachen. Ja, oder so Sparkasse, ne? Die machen ja auch sowas gern. Die schenken dann so einen Tag im Studio. Ja, echt? Ja, ja. Das dann müssen wir uns das nochmal überlegen. Ich dachte doch, sag niemals nie. Ja, Kamikaze-Radio, das interessiert mich mal. Ich habe leider die Sendung verpasst. Was haben die denn so gefragt? Hui, was hat er gefragt? Der hat nochmal unsere Bandgeschichte aufgedröselt. Ja. Genau. Dann, wie es zur Umbenennung kam. Ja, das haben wir jetzt aber auch schon durch, ne? Das war wegen einem Autoklau. Auch schon durch. Ja. Dann, was noch ein Festival ansteht dieses Jahr. Mhm. Genau, das Video. Wir haben ein Video gemacht zu Knickknack, zu einem Song von der Platte. Hast du den schon gesehen? Ja, natürlich. Die Jessica war ja letztens bei mir in der Sendung. Ah! Und die hat ja das Video, die hat das Video geschnitten, ne? Und gedreht, oder was? Ja, ne? Ja. Ja, ja, genau. Ja, und da haben wir das auch, glaube das Lied auch gespielt. Das Knickknack. Ach, echt? Da geht es ja irgendwie darum, dass ihr irgendwie so ein bisschen rumjammert, weil ihr irgendwie jetzt 30 alles seid oder sowas, ne? Wir stellen Tatsachen fest, wie jammern. Ja. Ja, so. Wie ist denn das eigentlich, wenn man dann irgendwie dann plötzlich älter wird als Frau? Als Mann sieht man immer besser aus. Na, siehe George Clooney oder sowas. Als Mann wird einfach nur der Sehnerv etwas schwächer und man glaubt, dass man immer besser aussieht. Nein, also der Grund gar nicht. Ja. Der Grund für diesen Song ist der, dass wir alle nacheinander ständig im Sack waren, wegen irgendwelcher Dinge. Ich weiß, ich fange einfach mal an. Ich habe mir letztens bei einer 80er-Party zu Bon Jovi meine Fußbänder gerissen. Ja? Und ich weiß nicht, Safi mit ihrem Bandscheibengedöns und ach, alles, diese Liste ist endlos lang. Und irgendwann kam Nika dann mal mit dem Songtextentwurf in den Proberaum gestiefelt. Ja, wir mussten halt letztes Jahr einfach einen Haufen Konzerte auch absagen, weil immer so jemand völlig ausgenockt war. Und es war so extrem im letzten Jahr, dass wir irgendwie gesagt haben, boah, das ist ja verrückt. Kaum werden wir 30, ey, fällt ja einer nach dem anderen auseinander. Ja, nehmt euch keine Versicherung das mehr, ne? Das müssen wir dann mal textlich kurz festhalten. Ja. Ich habe meinen Gesundheitsstatus Gott sei Dank einfrieren lassen. Bei was? Bei der Versicherung? Ja, genau. Bei so einer privaten Krankenversicherung. Aha. Aber das erzähle ich euch mal ein anderes Mal. Jetzt bin ich aber interessiert. Wie geht denn sowas? Na, das kann man machen. Man zahlt halt so einen kleinen Mini-Betrag und dann friert man seinen Gesundheitsstatus ein und der bleibt dann so. Also egal, was dann in der Zeit passiert, bis man der Versicherung eventuell beitritt, das ist egal. Das muss man dann nicht zusätzlich bezahlen. Aha. War das vor oder nach dem Blutzuckertest? Aha. War das vor oder nach dem Blutzuckertest? Wo du dich da entschieden hast dazu? Vor oder nach dem Rhabarber-Schnaps? Nee, es war leider schon danach. Ja. Aber damit es nicht noch weiter ausartet, habe ich die Sache dann mal in Angriff genommen. Ah ja. Was ich hier noch auf meinem Zettel stehen habe, ne, was ja bestimmt noch niemand aufgefallen ist, dass ihr eine Band seid, wo eigentlich gar keine Männer mitspielen. Hat wahrscheinlich noch nie jemand irgendwie rausgefunden. Ich bin wahrscheinlich der Erste, dem das auffällt. Ja. Seid ihr mal irgendwie, oder werdet ihr öfters mal genötigt, aus diesem Grund irgendwie bei bestimmten Veranstaltungen zu spielen? So als Vorzeige, Frauenband? Ich glaube, das war früher mal so, dass wir viel auf so von so Ladyfesten Anfragen bekommen haben. Ja. Aber mittlerweile habe ich nicht mehr das Gefühl. Nee, ich auch nicht. Ja. Echt, das nee, ist also auch Schwachsinn. Ich sage da eher mittlerweile, habt ihr denn schon die Frauenquote erfüllt beim Ruhrpott Rodeo zu Alex? Und dann sagt Alex, oh scheiße, nee, da hast du recht. Ja, es gibt glaube ich auch, außer euch gibt es ja gar keine Punkband, wo nur Frauen mitspielen, oder? Also ja, doch, ich glaube, es gibt schon ein paar. Also wir haben aber ja, also Bambix mit dem Burn und mit dem Cuddy und ja, aber sonst. Ja. Mimis, oder? Ja, Mimis, genau. Ja, nur Frauen. Na, eine zumindest. Ja. Oder? Ja. Ach cool. Ja. Siehst du, wenn man vom Teufel spricht, wir können nachher das Video posten. Yay! Was für ein Video? Wir haben ein tolles Video fürs Ruhrpott-Rodeo gemacht. Yeah. Da wird es ja heute noch eine Premiere geben. Ja, cool. Ja. Ach, endlich. Cool. Hat gerade Alex Schwerz geschrieben, wenn man von ihm spricht, ne? Schöne Grüße, Alex. Ja, von mir auch. Ja, ich habe hier noch was im Angebot. Auch eine Frauenband, die kommen aus Tschechien. Und die heißen Boy. Ah, cool. Boy, das ist ein Nagelnuss. Oh. Boy heißen die. Boy, wie Toyboy. Boy. Ja. B-O-Y. Ah, ja. Und die haben eine neue Platte raus, bei Wulveren Records rausgebracht. Darkest Visions heißt es. Never Break Us Down. Okay. Ja. Okay. Ja, das war ein Boy aus der Tschechei. Sag mal, das war jetzt eine Frauenband? Das sind aber sehr männliche Frauenstimmen. Ja, da waren wahrscheinlich auch ein paar Männer dabei bei der Frauenband. Okay. Du Schlingel. Raffiniert. Ja. Habt ihr eigentlich uns fast gekriegt. Habt ihr eigentlich noch andere Projekte, so Bandprojekte? Weil in Berlin ist ja so, dass jeder Musiker mindestens in 2-3 Bands spielt. Nein, wir sind anders. Ja. Es gibt da so ein Projekt, was vor einigen Jahren gegründet wurde. Es gab, glaube ich, 3 Proben und 2 Konzerte, jeweils in derselben Kneipe. Das nennt sich The Fotzens. Ja. Eins haben wir auch im SO 36 gespielt. Bei so einem Soli-Konzert für Haiti. Ja, ich habe vor 3 Jahren bei den Razor Kills gespielt. Da kam mir der Lattenzaun. So mit dem Unterschied, dass die Fotzen so noch existieren. Es gibt nur keine Proben. Naja, wer weiß. It smells like reunion. Jetzt über ein Reunion-Konzert der Fotzen. Ja. Also, Caro hat ja Nika 2-0 getroffen. Den habe ich jetzt nicht kapiert. Schnell die nächste Frage. Ja, die nächste Frage. Nee, ich habe gerade festgestellt, dass ich Delikat noch gar nicht gespielt habe, wo die Carolita trommelt. Trommelst doch da, oder? Oder hast du getrommelt? Stimmt. Die gibt's aber nicht mehr. Gibt's nicht. Musstest du auflösen wegen Diva-Kollektiv. Nee, die hat sich ein halbes Jahr vorher schon aufgelöst. Und dann wurde ich nett in Empfang genommen. Das sagt ihr doch nur, von den Stadtmatratzen. Das sagen doch alle nur, um noch mehr Geld zu machen. Wir haben uns aufgelöst. Ja, wir haben doch also, ja. Ja, die Delikate und ich, wir konnten uns vor Geld kaum retten. Ja, das machen die meisten Bands. Ich weiß gar nicht, wohin damit, ja. Das machen die meisten Bands ja nur, um danach dann wieder eine Reunion zu machen, ne? Ja, eben. Genau. Das wollten wir ja auch machen, aber wollte man ja nicht. Ja, das wäre doch was, dass er wieder mit den Stadtmatratzen Reunion macht und dann von Diva Kollektiv auch noch ein paar Lieder spielt. Ja, ja, also das hast du vor. Ja. Auf dem Rodeo vielleicht, mal sehen. Ja, vielleicht. ihr löst euch live auf. Oh, im Chat schreibt gerade einer, bitte nicht delikat spielen. Oh, scheiße. Ja. Geil. Ja, aber ich... Ist das der Böngs? Oder unseren Song, Delikat? Ich lass Caro, weißt du das? Vielleicht. Gibst du. Wie heißt denn der? Ja, Lied. Warte, ich guck mal in den Chat rein. Ja, ja, ich spiele das jetzt einfach mal, weil ich lass mir ja hier nichts verbieten, ne? Ja, wenn wir schon beim Thema Leichen im Keller sind, ich lese hier gerade im Chat, dass die Nika auch noch eine Leiche im Keller hat, nämlich eine Band namens Tagesdosis und ein gewisser... Ah, du bist ja! Die Leiche ist echt krass! Ey, was ist das denn? Scheiße. Tagesdosis? Oh Gott, ich bin entlarvt! Ja. Das hat sie nicht mal uns gesagt! Das hat ihr der Teufel gesagt! Ja, das weiß ich ja noch gar nicht. Meine allererste Band. Naja, dass ich eine Band in Bayern hatte, wusste sie ja. Du hast nur mit Absicht ihren Namen genannt. Aber neulich habe ich erst mit jemandem darüber gesprochen und meinte so, ich habe gar keine Aufnahme mehr so. Und jetzt kommt der und hat eine. Ja. Das ist krass. Ja, nicht eher ich, sondern ein gewisser Friedhelm, der will mir jetzt das per E-Mail schicken. Mal gucken, ob es... Das gibt's doch nicht. Ja, mit dem habe ich mich darüber unterhalten. Das gibt's ja gar nicht. Oh nee, ey, ich heiz das aus. Nee, das geht gar nicht. Friedi? Ja? Schön. Ja, aber... Bisher ist nichts gekommen. Wahrscheinlich muss er noch irgendwie bei sich im, was ich, wo gucken oder was. Naja, 19 Minuten. Nee, also das läuft. Aber wir haben ja noch Zeit. Muss ich mal kurz was schreiben. Warte mal. Übrigens, ja? Rüdi, ja? Dieses süße Gitarrensolo, was du da gerade gehört hast, das hat Chrissy gespielt, der jetzt kürzlich bei den Crackhuren ausgestiegen ist, um jetzt bei Egotronic weiterzuspielen. Also wenigstens einer von uns hat es zu was gebracht. Ja, der kennt jetzt wahrscheinlich nach dieser ganzen Tour mit Egotronic, kennt er wahrscheinlich alle Tankstellen Deutschlands. Autobahntankstellen Deutschlands. Oder? Ach, die kennen wir auch. Ja, die kennt ihr auch. Oder? Ja. Kennen wir auch alle. Ja. Ich sag nur Voucher-Gutschein. Ja. Ja, stimmt. Ihr müsst immer aufs Klo. Okay, ey. Ja. Sunny Fair kostet jetzt übrigens 70 Cent. Ist eine scheiß Schweinerei. Ja. Ja. Ein Wucher. An manchen Orten sogar ein Euro. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man halt schwanzlos ist. Man muss dann halt immer irgendwie sich erniedrigen, hinhocken oder dann halt irgendwie aufs Klo. Wie sieht's denn eigentlich aus? Nächstes Wochenende soll ja die Europawahl sein. Ja. Ja, jetzt sind wir mal ein bisschen politisch hier. Ja. Geht ihr wählen? Unbedingt ja fürs Tempelhofer Feld. Ich habe mein Briefwahlzettelchen schon beantragt. Bäm. Direkt in die Wahlkabine. Ich auch. Ja, sehr gut. Ja, das war zum Thema Politik, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe. Nee, sag mal, wen wählst du denn, ha? Erzähl mal. Das ist ja geheim, die Wahl. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Partei sage, die ich dann wähle, dann werde ich dann wahrscheinlich auf die nächsten 10 Jahre werde ich dann drauf festgelegt. Ja, das sehen wir genauso. Deswegen haben wir auch eine Antwort. Genau. Sehr gut. Außer Tempelhofer Feld. Auf jeden Fall. Ja. Bloß keine Bebauung. Ja, mir ist es egal. Könnte machen, was sie wollen. Ja, warst du schon mal auf dem Feld? Das größte Hundeklo Deutschlands? Nö, so viel Hundekacke ist da gar nicht. Da gibt es ja sogar so einen Hundespielplatz. Ah, so einen extra Hundespielplatz. Nee, der ist sogar nicht bewusst versifft wie sonst die ganzen anderen. Ja, ich war da tatsächlich noch nicht. Also soweit bin ich, wenn ich in Berlin war, bin ich soweit noch nie gekommen. Ich bin eigentlich. Ist aber schön da. Eigentlich aus Kreuzberg und sowas so gibt, bin ich nie rausgekommen. Hm. Mache ich aber nächstes Mal. So. Ja, mach das mal. Oh nee, ey, Friedi. Friedi hat geantwortet. So, ich habe jetzt das Lied. Oh nee. Ey, Friedi. Ey, ich weiß selber gar nicht mehr, wie du. Oh Gott, das wird jetzt echt. Ich find's so überwitzig, das ist richtig geil. Ich entschuldige mich hiermit schon mal im Vorfeld. Wir müssen übrigens sagen, dieses Lied wird nie wieder ausgestrahlt, ja. Da hatte ich noch nicht mal einen Führerschein, das ist 1000 Jahre her. Oh Gott, ich sterbe. Wo ist der Schnaps? Ja, ich weiß es aber. Der soll jetzt aber bitte mal noch schreiben, wie das Lied heißt, weil bei mir steht nur Track 02. So Lieder liebe ich ja. So Track 02. Track 02. Was kommt jetzt? Also lieber Friedhelm, bitte sag mal, wie das Lied heißt und ich spiel's auch währenddessen. Ein Lied von der Band Tagesdosis, wo die Nika mal gesungen hat, als er noch keinen Führerschein hatte. Oh nein, oh Gott, ich sterbe. Friedi. Tja, peinlich! Thank you. So, ich werde das Lied jetzt ausblenden, weil hier dürfen keine Lieder laufen, die 6 Minuten dauern. Aber wir haben da schon mal auf jeden Fall mal einen Eindruck bekommen. Ich habe Gitarre gespielt bei dem Stück. Wie bitte? Ich habe Gitarre gespielt bei dem Stück. Ja, und gesungen wahrscheinlich auch, oder? Nee, ich war die Gitarristin. Ja. Und was war das? War das eine Querflöte? Ja, das war so leicht Chefurteil angehaucht. Ja, also Querflöte ist ja eigentlich ein Instrument, das wird ja total unterschätzt, ne? Das wird man ja viel öfters benutzen, sowas, wenn man es kann. Meinst du? Sollte man das? Seid ihr jetzt abgehauen oder was? Nee, da ist er untergetaucht. Ja. Ich glaube, Nika liegt am Boden. Das war zu viel der Vergangenheit. Ja, wo habt ihr da gespielt? Warst du da schon in Berlin oder? Um Gottes Willen, nein. Wo war ich da? Da war ich da, ja, in Bayern, in der Provinz. Ja, Bayern ist ja groß. Im Keller. Was für eine Stadt oder was für ein Dorf in Bayern? Ja, na klar. Ja, was für ein Dorf? Was für eine Stadt? Was für ein Dorf? Wie bitte? Neustadt-Saale ist das. Neustadt-Saale? Ja, Neustadt-Saale. Das ist Bayern, das klingt irgendwie so nach Halle an der Saale. Halle? Nee, ist aber Bayern, ja. Ah, ja. Ja, dann spielen wir jetzt zum Ohrenreinigen was Neues von eurer Platte. Ihr dürft euch ein Lied wünschen. Jetzt lasst ihn doch mal ausreden. Ihr dürft euch ein Lied wünschen von eurer neuen Platte. Vitamin B. Vitamin B, alles klar, wird gespielt. War das jetzt einstimmig? Delikat. Nein. Aus. So, das war von Diva Kollektiv, von der nagelneuen Platte Futter, das Lied Vitamin B. Genau. Habt ihr die eigentlich auch jetzt schon gut verkauft? Na, wir fangen ja gerade erst an mit Verkaufen. Den Müll haben wir ja erst letzte Woche Freitag bekommen. Ach so. Ja, da gab es leider so ein paar Schwierigkeiten bei der Bestellung. 17.04. stand da irgendwie, kommt die Platte raus, ne? Ja, genau, da war dann auch die CD fertig, aber mit der Vinyl, das hat sich im Presswerk dann noch ein bisschen gezogen. Aber ja. Die ist jetzt halt seit diesem Freitag draußen. Ja. Ah, so. Ja, und da haben wir dann nochmal, da haben wir noch mal eine Vinyl-Release-Party hinterher geschossen. Für Lau. Für die Leute, die so lange gewartet haben drauf. Im Plattenladen in Berlin. Dodo Beach. War nett. Immer wieder gern. Super geiler Plattenladen. Gibt es eine super Metal-Abteilung unten. Sollte man unbedingt mal vorbeischauen, wenn man in Berlin ist und auf Vinylplatten steht. Ja. Also da gibt es wirklich alles. Vinylplatten, Caro. Ja, also ihr wisst schon, diese Dinger da, mit diese Scheiben mit dem Loch in der Mitte. Vinylplatten. Doppelt die Gemoppelt. Da müsste es verkratzt aussehen, wa? Diese Langspiel-Vinylplatten. Ich bin geplättet. Ja. Tja, ja. Sag nicht mal. Geplattet. Ja. Ja, ich glaube, für Nika war das gerade so ein Seelenstriptease hier, oder? Ich bin platt. Ja, die Tagesdosis ist erreicht. Ich bin sprachlos, ich bin sprachlos, echt. Das kommt nicht häufig vor, Leute. So, ich habe jetzt noch ein... Nackt sein mal anders. Raus, ey. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Am Schluss habe ich mir was überlegt. Sagt irgendeinen Begriff, Englisch, Französisch, egal, oder Deutsch, irgendein Wort und ich suche danach den Titel aus. Also ich gebe das jetzt hier ein in meine Suchleiste und dann spielen wir das Lied am Schluss. Filmriss. Ja, was da rauskommt, wissen wir ja alle. Ne? Ja. Da gibt es jetzt aber viele, viele Coverversionen, die ich hier sehe. Ne? Hast du zufällig auch die Coverversion von Delikat? Die habe ich leider nicht. Die habe ich vorher noch. Ja, die habe ich vorher gesehen. Ey, die ist aber echt okay. Ja, aber die habe ich halt nicht. Ja, die gibt es leider nur auf irgendwie auf wie heißt die Plattform nochmal, wo früher alle waren? MySpace, genau. Und MySpace geht ja gar nicht mehr. Funktioniert ja bei mir nicht mehr. Mir ist ja auch doof. Ja. Pass mal auf, ich schick dir mal so eine Platte zu. Ja, oder einfach mal die, oder einfach per E-Mail. Genau, fürs nächste Mal. Genau, fürs nächste Mal. Ja, das war hier wieder Pogo Radio. Warte mal, ich muss mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können noch ein bisschen uns im Kopf und Kragen reden. Noch mehr? Ja. Sind wir jetzt eigentlich Filmriss oder ist das jetzt? Ja, habt ihr das eigentlich schon bei der nächsten Platte wieder vor, mit Crowdfunding zu machen? Ja. Vielleicht. Mal gucken. Mal abwarten. Ja. Vielleicht gibt es da ja schon neue. Also, Crowdfunding ist ja jetzt auch noch kein so altes Modell. Vielleicht gibt es da ja schon neue Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Ja, klar. Vielleicht gewinnt ihr ja bei so einem Wettbewerb bei der Sparkasse. Und werdet Nummer 1 und kriegt dann ein Studio bezahlt und eine CD. Ja, das ganze Album an einem Tag auf. Das wäre doch was, was? Mit Hilfe der Sparkasse. Ja. Ja, und folgen noch ein paar Videos? Nee, könntest du vielleicht Safi und Gina auch noch peinliche Sachen fragen? Ah ja, genau. Ja, ich sehe die leider. Das ist selten, ne? Die hängen so an der Seite von dem Bildschirm rum. Was? Ich bin hier. Ja, ich weiß gar nicht, dass du da sind. Ja, welchen Bands spielt ihr noch so mit? Naja, in keiner mehr. Nee? Nee. Die Zeiten sind vorbei, wir haben unsere Peinlichkeiten abgelegt. Ja, jetzt seid ihr erwachsen geworden. Dass sich aber keiner am Chat gemeldet hat, der noch alte Musik von uns hat. Genau. Ja, nächstes Mal sind wir besser vorbereitet, Freunde. Ja. Naja. Genau. Oh Mann, ey. Gewusst wie. Ja, da habe ich ein Lied gefunden von ER80, das heißt auch Filmriss. Das können wir noch spielen. Ich weiß gar nicht, was auf uns dazukommt. Ja. Na, das wäre doch mal was Neues. Surprise, surprise. Ja, surprise. Ja. Ja, das war wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn das nicht der 21.05. war, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei dem Diva-Kollektiv. Tschüss. Tschüss. Ja, danke, tschüss, Rüdi. Vielen Dank. Bis dann. Mach's gut. Ciao.